helfen mir, gehorchen muss ich dem leiblichen Bruder, der mich in Bande gelegt. Dich Mime zu binden, was gab ihm die Macht? Mit arger List schuf sich Albrich aus reines Gold einen gelben Reif, seinem starken Zauber zittern wir staunend. Mit ihm zwingt uns alle der Nibelungen nächtges Heer. Sorglose Schmiede schufen wir sonst wohl Schmuck unsern Weibern von nicht geschmeid, niedliche Nibelungen tand, wir lachten lustig der Mühe. Zwingt uns der Schlimme in Klüfte zu schlüpfen, für ihn allein uns immer zu blühen. Durch des Ringes Gold errät seine Gier, wo neuer Schimmer in Schaften sich birgt. Da müssen wir spähen, spüren und graben, die Beute schmelzen und schwielen los. Ohne Ruhe und Rast im Herzen den Hort. Dich trägen soeben traf uns ein Zorn. Mich Ärmsten, ach, mich zwang zum Ärgsten. Ein Helm geschmeid hieß mich schweißen. Genau befahl wie es zu fügen. Merkt ich klug, welch mächtige Kraft zu eigen dem Werk, das aus Erz ich wob. Für mich drum hüten wollt ich den Helm durch seinen Zauber Albrichts Zwang mich entziehen. Vielleicht, ja, vielleicht den lästigen selbst überlisten in meine Gewalt ihn zu werfen, den Ring ihm zu entreißen, dass mich Knecht jetzt im Kühnen mir freien selber erhöhen. Glückte dir's nicht? Ach, der das Werk ich wirkte, den Zauber, der ihm entzuckt, den Zauber erlieb ich nicht recht. Der das Werk mir riet und mir's entriss, der lehrte mich nun, doch leider zu spät, welche List läg in dem Helm. Meinem Blick entschwand doch spielen im blinden Schmuck und Zauber sein Arm. Da schuf ich mir dumm Menschen zu Dank. Gesteh nicht leicht, gelingt der Feind. Doch erliegt der Feind, hilf deine List. Mit eurem Gefrage, wer seid denn ihr Fremde? Freunde dir, von ihrer Not befreien wir der Nibelungenvolk.